Abschnitt 141 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Der Fragwürdige. Das Lämmchen und Fischchen. Es war einmal ein Brüderchen und Schwesterchen, die hatten sich herzlich lieb. Ihre rechte Mutter war aber tot und sie hatten eine Stiefmutter, die war ihnen nicht gut und tat ihnen heimlich alles Leid an. Es trug sich zu, dass sie zwei mit anderen Kindern auf einer Wiese vor dem Haus spielten, und an der Wiese war ein Teich, der ging bis an die eine Seite vom Haus. Die Kinder liefen da herum, kriegten sich und spielten abzählends. »Enike, Benike, lat mi lieven, will die Ork min Vögelken geben, Vögelken sal mi Strau söken, Strau will ich den Kösigen geben, Kösigen sal mi Melk geben, Melk will ich den Bäcker geben, Bäcker sal mi'n Koken backen, Koken will ich den Käthken geben.« Kätken soll mir Müse fangen, Müse will ich in Rauch hangen und will sie anschnien. Dabei standen sie in einem Kreis, und auf welchen nun das Wort anschnien fiel, der musste fortlaufen, und die anderen liefen ihm nach und fingen ihn. Wie sie so fröhlich dahinsprangen, saß die Stiefmutter vom Fenster mit an und ärgerte sich. Weil sie aber Hexenkünste verstand, so verwünschte sie beide, das Brüderchen in ein Fisch und das Schwesterchen in ein Lamm. Da schwamm das Fischchen im Teich hin und her und war traurig. Das Lämmchen ging auf der Wiese hin und her und war traurig und fraß nicht und rührte kein Helmchen an. So ging eine lange Zeit hin, da kamen fremde Gäste auf das Schloss. Die falsche Stiefmutter dachte, jetzt ist die Gelegenheit gut, rief den Koch und sprach zu ihm, »Geh und hol das Lamm von der Wiese und schlacht's, wir haben sonst nichts für die Gäste.« Da ging der Koch hin und holte das Lämmchen und führte es in die Küche und band ihm die Füßchen. Das litt es alles geduldig. Wie er nun sein Messer herausgezogen hatte und auf der Schwelle wetzte, um es abzustechen, sah es, wie ein Fischlein in dem Wasser vor dem Gossenstein hin und her schwamm und zu ihm hinaufblickte. Das war aber das Brüderchen, denn als das Fischchen gesehen hatte, wie der Koch das Lämmchen fortführte, war es im Teich mitgeschwommen bis zum Haus. Da rief das Lämmchen hinab. »Ach, Brüderchen im tiefen See, wie tut mir doch mein Herz so weh! Der Koch, der wetzt das Messer!« »Will mir mein Herz durchstechen?« Das Fischchen antwortete, »Ach, Schwesterchen in der Höhe, wie tut mir doch mein Herz so weh in dieser tiefen See?« Wie der Koch hörte, dass das Lämmchen sprechen konnte und so traurige Worte zu dem Fischchen hinabrief, erschrak er und dachte, es müsste kein natürliches Lämmchen sein, sondern wäre von der bösen Frau im Haus verwünscht. Da sprach er, »Sei ruhig, ich will dich nicht schlachten.« Nahm ein anderes Tier und bereitete das für die Gäste und brachte das Lämmchen zu einer guten Bäuerin, der erzählte er alles, was er gesehen und gehört hatte. Die Bäuerin war aber gerade die Amme von dem Schwesterchen gewesen, vermutete gleich, wer es sein würde, und ging mit ihm zu einer weisen Frau. Da sprach die weise Frau einen Segen über das Lämmchen und Fischchen, wovon sie ihre menschliche Gestalt wiederbekamen, und danach führte sie beide in einen großen Wald in ein klein Häuschen, wo sie einsam, aber zufrieden und glücklich lebten. Ende von Abschnitt 141, aufgenommen von Der Fragwürdige.